SWR 2 Wissen. Mitte 1944 arbeiten über 200.000 Menschen an neun Orten der Vereinigten Staaten am Manhattan-Projekt. Ihr Ziel: eine Atombombe gegen Hitler-Deutschland. Noch ist ihnen nicht klar, ob sich die Bombe technisch verwirklichen lässt, denn die wissenschaftlichen Grundlagen sind wenige Jahre vorher in Europa, vor allem in Deutschland, gelegt worden. Schnell wird ihnen klar, würde in einem Stück Uran der Spaltungsprozess erst einmal in Gang kommen, müsste er sich nach einem Schneeballsystem fortsetzen und binnen Sekundenbruchteilen alle vorhandenen Uranatomkerne erfassen. Damit hatte man im Prinzip einen Sprengstoff von unerhörter Gewalt. Bau der ersten Atombombe. Das Manhattan-Projekt. Eine Sendung von Detlef Klaas. Unter die Kanzel seines Flugzeugs hat Oberst Tibbetts den Namen seiner Mutter pinseln lassen. Enola Gay. Paul Tibbetts führt das Kommando auf der B-29, einer fliegenden Superfestung mit 30 Metern Spannweite, die in geheimer Mission Richtung Japan fliegt. Der Co-Pilot, Bobby Lewis, ist gekränkt, wurde er doch bei der Namensgebung der Maschine übergangen. Rache für Pearl Harbor hätte er sie viel lieber genannt. Im Rumpf der B-29 lagert eine neuartige Waffe. Geformt wie ein aufblasbarer Fisch mit kleinen Stummelflossen. Gewicht um die 10.000 Pfund. Thin Man hätte das Ding heißen sollen. Der Deckname stand für Präsident Roosevelt. Doch der war gerade gestorben. So wurde das stählerne Gefäß, mit dem die Enola Gay am 6. August 1945 auf der Pazifikinsel Tinian beladen wurde, Little Boy getauft. Zur gleichen Zeit, als die Wissenschaftler die Möglichkeit einer atomaren Kettenreaktion erkannten, marschieren deutsche Truppen in Prag ein. Die politische Krise in Europa spitzt sich zu. In England beginnt man, sich auf den Krieg einzustellen. In Amerika sind es die Flüchtlinge aus Europa, die wissen, was von Hitler zu halten ist. Otto Robert Frisch. Das war eine kolossal schwierige Aufgabe. Aber wir waren besorgt, dass uns Deutschland darin zuvorkommen und Hitler auf diese Weise den Krieg gewinnen und zum Diktator der ganzen Welt werden könnte. Einer der ersten und bedeutsamsten Schritte war wohl ein von Einstein im Sommer 1939 an Präsident Roosevelt gerichteter Brief, der zur Einsetzung eines Urankomitees führte. Daraus entwickelte sich dann im Kriege der Rieseneinsatz der amerikanischen Wissenschaft und Industrie, der in knapp 5 Jahren und mit Hilfe von ca. $2 Milliarden die Konstruktion der ersten Atombombe fertigbrachte. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kam es tatsächlich in Deutschland zu einem entsprechenden Projekt unter der wissenschaftlichen Leitung von Werner Heisenberg. Aber die Arbeiten wurden aus mancherlei Gründen nur halbherzig betrieben. Otto Hahn war froh, dass er nichts damit zu tun hatte. Es ist so viel daran richtig, dass ich absolut dagegen war, dass man diese Zerspaltung des Urans für militärische, kriegerische Zwecke verwendet. Wir hätten auch nie geglaubt, dass die Amerikaner vereint mit den Engländern und Kanadiern in der Lage wären, das fertig zu bekommen. 1942, nach dem Überfall der Japaner auf den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor, wird das Manhattan-Projekt aus dem Boden gestampft. Der Titel ist der Codename für ein Programm, das im Auftrag des Präsidenten vom Army Corps of Engineers im New Yorker Stadtteil Manhattan koordiniert wird. Zeitweise arbeiten an diesem supergeheimen Projekt 200.000 Menschen. Oppenheimer ist der wissenschaftliche Kopf des Projekts, dessen Zentrum in Los Alamos in Neumexiko liegt. Unter den Forschern, die dort begeistert arbeiten, ist der junge Physiker Richard Feynman. Für jemanden aus dem Osten, der nicht viel gereist war, war die Landschaft sagenhaft schön. Es gibt da diese großen Felsen, die man aus Filmen kennt. Man kommt von unten hoch und ist sehr überrascht, wenn man diese hohe Mesa sieht. Als wir hochfuhren, sagte ich, vielleicht hätten hier Indianer gelebt. Und das Beeindruckendste für mich war, dass der Fahrer den Wagen anhielt, um eine Ecke bog und mir einige Indianerhöhlen zeigte, die man besichtigen konnte. Es war sehr aufregend. In einer Wüstenlandschaft auf einer Mesa, einem Tafelberg in 2400 Meter Höhe, inmitten von Kiefernwäldern, entsteht das amerikanische Kernforschungszentrum. Nun, als wir ankamen, waren die Häuser, die Wohnheime und das alles nicht fertig. Aber die theoretischen Physiker mussten ja trotzdem dort bleiben. Zuerst quartierten sie uns in einem alten Schulgebäude ein, in einer früheren jungen Schule. Ich wohnte in einem Raum, der das Pedellzimmer hieß. Wir waren da alle zusammengepfercht und schliefen in Etagenbetten. Es war nicht besonders gut organisiert, denn wenn Bob Christie und seine Frau ins Badezimmer wollten, mussten sie durch unser Schlafzimmer gehen. Das war also reichlich unbequem. Ein doppelter Zaun umgibt das Gelände. An den Toren wachen Militärposten. Jeder muss beim Betreten und Verlassen seinen Pass vorweisen. Ein ständiges Ärgernis ist die Zensur. Mostly we thought it was nonsense, of course, that we were all so pure that they couldn't possibly be any kind of spies up there. My God, who would? Das war natürlich Unsinn. Wir waren alle so reinblütige Forscher und Amerikaner, dass da eigentlich gar kein Spion drunter sein konnte. Lieber Gott, wer hätte denn auch denken können, dass Klaus Fuchs ein Spion war? Wir rechneten mit keinen Spionen und hatten alle dieses starke Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir lachten immer über das, was das Militär tat, und tatsächlich wirkten die wie ein Haufen von Clowns. Unwahrscheinlich schnell entstehen aus vorfabrizierten Bauteilen immer neue Häuser für die Physiker und ihre Familien. 1945 sind es 6000 Menschen, die in Los Alamos oder Y lebten, wie die militärische Tarnbezeichnung lautet. Auch Kinder wurden dort geboren. Oh, very many, and it was always great fun, and my son David. Oh, sehr viele. Das hat eine Menge Spaß gemacht, und mein Sohn David hat viel Spaß daran, seine Geburtsurkunde rumzuzeigen. Auf der steht Postfach 1663 Santa Fe County, New Mexico. Ich sagte immer, dieses Postfach ist vollgestopft mit lauter Kindern. In dem Ghetto arbeitet jahrelang ein Großteil der besten Physiker, Chemiker, Mathematiker der damaligen Zeit. Neben Oppenheimer Nobelpreisträger wie Ernest Lawrence und Niels Bohr. Künftige Nobellaureaten wie Hans Bethe, Isidor Rabi, Richard Feynman. John von Neumann, der Vater des modernen Computers, forscht hier ebenso wie Edward Teller, der später die Wasserstoffbombe entwickelt. Zusammen mit Enrico Fermi kommt Emilio Segre. Am Anfang von Los Alamos dachte man ernstlich, mit 30 oder 50 Leuten auszukommen. Ich war, am Ende waren es ungefähr 100 Mal so viele. Ich hatte einige Kernuntersuchungen zu machen, nicht wahr? Nicht so viel am Anfang, hauptsächlich Kernuntersuchungen, um einige Eigenschaften des Plutoniums festzustellen, die für die Bombe wichtig waren. Und dann später, als man die Bombe zusammengestellt hat, war ich zum Probieren der Bombe. One of the techniques was to irradiate a sample and then the sample would become radioactive. Eine der Techniken war, eine Probe zu bestrahlen. Die Probe würde dann radioaktiv werden und man musste sie zu einem Zählgerät bringen, um sie nachzumessen, um den Grad der Radioaktivität festzustellen. Das Zyklotron war an einem Ende des Gebäudes, die Messgeräte waren am anderen Ende, um den Strahlungshintergrund relativ gering zu halten. Und einer meiner Jobs war, weil ich noch jung war und relativ leicht zu Fuß, die bestrahlten Proben zu nehmen und damit zum Messgerät runterzurennen, innerhalb von 30 oder 40 Sekunden, wo die Radioaktivität sich wieder abbaute. Ich war also sozusagen der Springer der Gruppe oder so, und die Arbeit in Los Alamos fand ich sehr aufregend und es hat viel Spaß gemacht. Sie müssen denken, dass die Leute in Los Alamos sehr jung waren. Der durchschnittliche Älter war vielleicht 30. Es gab sehr viele junge Leute, die noch nicht ihr Studium zu Ende gebracht hatten. Sie sind als Studenten mit ihren Professoren dorthin gekommen. Leute, die dann later ganz bekannte Physiker geworden sind. Der Feynman war dort als Student. Anfangs war ich ein Befehlsempfänger, später wurde ich Gruppenleiter und ich begegnete einigen sehr bedeutenden Männern. Es ist eine der großartigsten Erfahrungen in meinem Leben, dass ich all diesen wunderbaren Physikern begegnet bin. Unter ihnen war natürlich Enrico Fermi. Enrico Fermi, der aus dem faschistischen Italien nach Amerika emigrierte, war unter allen, die an der Bombe arbeiteten, der bedeutendste Wissenschaftler. Die Kollegen nennen ihn den Papst. 1942 bewältigte er in Chicago die erste Etappe auf dem Weg zur Bombe. Enrico Fermi baute dort den ersten Kernreaktor der Welt. Es sollte der Prototyp der Anlagen werden, die das für die Bombe benötigte Plutonium erzeugten. Am 6. August 1945, nachts um 1.37 Uhr, startet auf der pazifischen Insel Tinian ein Bomber vom Typ B-29 mit dem Tarnnamen Straight Flush unter dem Kommando eines Majors Claude Everly zur Special Bombing Mission No. 13, auf die er und seine Besatzung 10 Monate lang vorbereitet worden sind. So besessen waren sie, dass sie in tagelanger Angst lebten, die Japaner könnten kapitulieren, bevor sie ihre Bombe abwerfen konnten. Um 7.09 Uhr erreicht der Bomber sein Ziel. Und Major Everly gibt folgenden Funkspruch an eine in einem Zeitabstand von 1 Stunde und 8 Minuten folgende B-29 namens Enola Gay weiter. Wolkendecke in allen Höhen weniger als 3/10. Ratschlag: Hauptziel bombardieren. Am 16. Juli 1945 soll die erste Testexplosion einer Atombombe stattfinden. In der Wüste Jornada del Muerto, zu Deutsch Reise des Todes, 300 Kilometer südlich von Los Alamos. Das Wetter war bisher strahlend schön, aber an diesem Tag bezieht sich der Himmel. Die Meteorologen sind verzweifelt. Eine Verschiebung kommt nicht in Frage. In Potsdam hat die Konferenz der großen drei, Truman, Churchill und Stalin, begonnen. Für die Gestaltung der Welt muss die Nachricht von der erfolgreichen Entwicklung einer amerikanischen Atombombe entscheidende Bedeutung haben. Nichts würde die politische Führungsrolle der Vereinigten Staaten stärker unterstreichen. So wird der Test von 4 Uhr morgens nur um 1,5 Stunden verschoben. Kurz vor der festgesetzten Zeit hört der Regen auf. Um 5.30 Uhr beginnt der Countdown. Exakt zur festgelegten Sekunde sehen die Männer einen blendenden Lichtblitz. 50 Sekunden später hören sie ein Krachen. So lange braucht die Schallwelle vom Explosionszentrum zum 16 Kilometer entfernten Beobachtungsposten. Das ganze Gebiet wurde von einem alles durchdringenden Lichtschein erhellt. Seine Intensität übertraf bei weitem das normale Sonnenlicht am Mittag, so lautet später der offizielle Bericht des amerikanischen Kriegsministeriums. Dieses Licht war golden, purpurn, violett, grau und blau. Die Helligkeit erleuchtete jeden Gipfel, jede Schlucht und jeden Kamm der nächsten Bergkette mit einer Klarheit und Schönheit, die unbeschreiblich ist. Den Physikern und den Soldaten, die Zeugen waren, haben sich die aufregenden Minuten tief eingeprägt. Hans Bethe war unter den Beobachtern. It started to rain. It should have been exploded at midnight. There was raining, which practically never happened. Es begann zu regnen. Die Bombe sollte bereits um Mitternacht explodiert sein, aber es regnete so stark, wie es normalerweise in der Wüste nie vorkommt. Deswegen musste die Explosion auf die Morgenstunden verschoben werden. Und in den Morgenstunden hatten die Meteorologen uns vorausgesagt, dass der Regen bald aufhören wird. Interessant war, dass das Radiosystem, mit dem wir untereinander kommunizierten, auf einer Wellenlänge sendete, die nicht von kommerziellen Sendestationen verwendet wurde, zumindest nicht um Mitternacht. Aber die Frequenz wurde von einer Station am Morgen verwendet. Ich denke, es war circa 4 Uhr, als der eigentliche Schuss stattfand. Dann kam es zu einer grotesken Situation, dass der Countdown von den Böllern der Tschaikowski-Serenade begleitet wurde. Es ist für mich unmöglich, das Stück zu hören, ohne gleichzeitig den Countdown zu hören. 7, 3, 2, 1, 0 and the explosion with the accompaniment of ta da da da dam ta di. Augenzeugen berichten, dass Enrico Fermi aufrecht und ruhig dastand. Langsam ließ er kleine Papierschnitzel zu Boden fallen. In der Hand hielt er eine Messlatte. Die Schockwelle reißt die Papierstückchen mit. Fermi fixiert die Stellen, an denen sie zu Boden fallen, sieht in einem Notizbuch nach und sagt 20.000 Tonnen. Die Auswertung aller Messergebnisse bestätigt Fermis Angabe. Die in der Wüste probeweise gezündete Atombombe besaß die Sprengkraft von 20.000 Tonnen TNT. Anyway, then came this tremendous explosion, where I looked a little outside of. Wie auch immer, dann kam diese ungeheure Explosion. Ich blickte seitlich in Richtung Gebirge, das nicht von den dunklen Augenschutzgläsern abgeschirmt war. Das Gebirge schien auf die 20-fache Mittagssonnenintensität erhellt, für die ersten Sekunden. Es war beeindruckend. Und nach einer Dreiviertelminute kam der Donner. So laut, über 10 Meilen zu hören. Interessant, vielleicht auch ein bisschen verrückt war, dass ich eine Hitze im Gesicht spürte, als säße ich vor einem Feuer. Wir Physiker wissen, dass eine solche Lichtintensität mit einem Hitzeeffekt verbunden ist, aber irgendwie hatte ich dies verdrängt und für eine halbe Sekunde dachte ich, die Atmosphäre brennt. Eine andere Sache, die mich ungeheuer beeindruckt hatte, war, als sich die Bombe vom Boden entfaltete und in die Atmosphäre erhob. Es wurde alles weiß und gelb und orange von einem klaren Schein umhüllt. Eine blaue Glocke, verursacht durch die Radioaktivität, die den Feuerball umschloss. Sie erinnerte mich, es ist unglaublich, an das berühmte Bild von dem deutschen Maler Matthias Grünewald auf dem Altar in Colmar, das die Himmelfahrt von Christus darstellt. Hier ist Jesus von einer gelben Sphäre umgeben und einem blauen Schein. Diese Verbindung von Religion und Zerstörung traf mich sehr stark und erschütterte mich sehr. Blue Halo. This combination of, you know, of religion and destruction hit me very much, shook me very much. I happened to be in the hospital at that time and my window looked out onto the road. Ich war an diesem Tag nicht im Krankenhaus, sah aus dem Fenster auf die Straße. Da sah ich die Männer, wie sie vom Militäreinsatz zurückkamen. I had the feeling that they had really come back from a war. They looked so bedraggled. They looked so depressed. They came off the buses looking just as though they had been through a hell. Ich werde das nie vergessen. Ich hatte das Gefühl, die kamen aus einem Krieg zurück. Sie waren fix und fertig. Sie sahen völlig deprimiert aus. Sie kamen aus den Bussen, als hätten sie gerade die Hölle durchlaufen. Es musste etwas Überwältigendes passiert sein. Ich wusste nicht was. Ich war nur froh, dass sie wieder zurück waren. Ich verstehe nichts von Physik. Ich spürte nur, dass etwas Phänomenales passiert sein musste. Erst einmal geht es um die Beendigung des Krieges mit Japan. Wirtschaftlich und technisch ist das Land geschlagen. Es hat keine Flotte mehr und keine Luftwaffe. Aber die Rückeroberung der von Japan besetzten Inseln forderte einen unerhörten Blutzoll. Am 26. März 1945 sind die ersten amerikanischen Marineinfanteristen auf Okinawa gelandet. Erst am 20. Juni ist der letzte Widerstand gebrochen. 80.000 Amerikaner haben den Tod gefunden. Wie viel Menschenleben würde die Invasion des japanischen Mutterlandes fordern? War es in dieser Situation möglich, die Atombombe zu besitzen und nicht als Waffe einzusetzen? Viele Leute wollten die Bombe erst auf ein anderes Ziel gerichtet ausprobieren, bevor sie gegen Menschen eingesetzt werden sollte. Wir diskutierten lange darüber, ob nun die Japaner als Beobachter eingeladen werden sollten oder ob sie von Tokio her nicht mit entsprechender Vorwarnung alles beobachten sollten. Das Beratungskomitee hatte alles genau zu untersuchen und kam zu dem Entschluss, dass das Risiko dieser Demonstration zu hoch war, der gewünschte Effekt nicht erzielt werden konnte und dass man am besten die Bombe gegen ein militärisches Ziel in Japan richtet. Leidenschaftlich appelliert der Physiker James Franck an den amerikanischen Kriegsminister. Die Anwendung der Atombombe würde in der Welt eine Welle des Schreckens und Widerwillens erzeugen. Aber der Franck-Report stellt nur ein Minderheitenvotum dar. Die Meinung unter den Wissenschaftlern ist geteilt. Die einen plädieren für eine bloße Demonstration der neuen Waffe vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Die anderen wollen eine Anwendung gegen Japan, jedoch mit einer Vorwarnung von einigen Tagen. Und wieder andere setzen sich für einen Abwurf ein, der eine maximale Wirkung garantiert. We were very unsure of ourselves. You see, on the one hand, we thought it is terrible that. Wir waren uns sehr unsicher. Einerseits wussten wir, wie schrecklich es ist, dass 100.000 Menschen durch eine einzige Bombe getötet werden können. Auf der anderen Seite sagten wir uns, dass ein Feuersturm in Tokio am Tag ca. 40.000 Menschen das Leben kostet. Und wenn wir einen Krieg auf 3 Tage verkürzen, schützen wir sogar noch Menschenleben. Also, warum sollten wir sie nicht einsetzen? Das waren Fragen, die schon für Politiker schwierig zu entscheiden waren. Wie viel schwieriger für uns? Aber General Groves hat sich als Krönung und Höhepunkt seiner Arbeit ohnehin nichts anderes denken können als den Einsatz im Krieg. Die Atombombe, betont er, müsse den Battle-Test bestehen. Ich beaufsichtigte die Landung des Bombers, überprüfte die elektrische und mechanische Ausrüstung und dann gingen wir alle an Bord, erzählt Tom Ferby, der Mann, der die erste Atombombe auslöste. Das war so etwa gegen 21 Uhr. Wir bekamen also Starterlaubnis und rollten an. Die Ladung war natürlich außerordentlich schwer, deshalb hielten wir die Maschine so lange wie möglich am Boden, bis sie schließlich abhob. Zur vorgesehenen Zeit, gegen 2 Uhr morgens, starteten wir die Maschinen und rollten los. Und als wir oben waren und das Fahrgestell eingefahren wurde, hatte ich mich bereits schlafen gelegt. Ich schlief etwa 4 Stunden lang. 5 Stunden nach dem Start näherten wir uns dem Zielgebiet. Plötzlich wurde ich wach, weil mir etwas auf den Kopf gefallen war. Die Jungs vorne im Flugzeug vertrieben sich die Zeit. Sie rollten Orangen durch den Schacht zwischen den beiden Kabinen. Wer mit seiner Orange meinen Kopf traf, hatte gewonnen. So wurde ich geweckt. Wir setzten unseren Flug fort, es war im Grunde ein Routineflug über dem Meer, bis wir etwa 1 Stunde von der japanischen Küste entfernt waren. Wir lagen genau im Zeitplan und flogen nun im hellen Tageslicht. Bereits aus einer Entfernung von 70 Meilen erkannten wir die Silhouette von Hiroshima. So klar war es. Es war ein herrlicher, klarer Tag. Ideal für einen Bombenangriff. Aus solch großer Höhe, da erkennt man nur die Umrisse von Gebäuden, die Straßen und den Fluss, aber Menschen erkennt man nicht. Ich betätigte den Auslöser. Das ging elektrisch. Nennen wir es also auf den Knopf drücken. Ich hätte auch mechanisch auslösen können, falls der elektrische Auslöser versagt hätte. Wir drehten ab. Zunächst hatten wir ein paar tausend Fuß Höhe verloren. Dann drehten wir parallel zur Abwurfstelle ab. Dann war auch schon der Pilz bis auf unsere Höhe emporgeschossen. Wir flogen daran entlang und sahen zu. Alles, was von der Erde hochkam, war eine sich auftürmende Wolke. Ich glaube, ich sagte, es hat geklappt. Ich freute mich darüber. Wir hatten so viel Arbeit in dieses Projekt investiert und auch eine solche Bombe hatten wir schon einmal gezündet in New Mexico. Aber wir waren ja nicht sicher, ob es auch in der Luft funktionieren würde. Das war der erste Versuch. Und natürlich war ich froh, dass alles geklappt hatte. Ich habe gehört und gelesen, es wären 70.000 Tote gewesen. Dann wieder hieß es, dass es mehr als 100.000 gewesen sein sollen, die seitdem gestorben sind. Ich weiß es nicht. Ich glaube, niemand wusste genau, wie viele Menschen sich damals in der Stadt aufhielten. Es hat mich nie interessiert, verstehen Sie? Für mich war das ein Flug wie jeder andere, den ich durchzuführen hatte. So fällt am 6. August 1945 eine Uranatombombe auf Hiroshima und am 9. August eine Plutoniumbombe auf Nagasaki. Oppenheimer hatte mit 20.000 Toten je Abwurf gerechnet. In Hiroshima jedoch sterben über 200.000 Menschen und in Nagasaki über 100.000. Um 18 Uhr kommt die erste Nachricht vom Abwurf der Atombombe auf Hiroshima über den englischen Rundfunk. Scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning. It was designed. Als die Bomben über Hiroshima und Nagasaki fielen, war Otto Hahn mit einer Gruppe deutscher Physiker in England interniert. Dort erreichte ihn die Nachricht. Als ich hörte, wurde ich zunächst herangeholt, allein unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit von einem englischen Offizier, einem Hauptmann, der mir diese Tatsache mitgeteilt hat. Und meine Reaktion war natürlich die, dass ich gesagt habe, das ist ja schrecklich oder das ist ja entsetzlich. 100.000 unschuldige Japaner, die können doch nichts dafür. Das habe ich damals auch noch gesagt. Das hat mir dann der Engländer gesagt. We don't mind about the 100.000 Japs if we save one of our people. So ungefähr hat der Mann gesprochen. Also er war eben ein typischer Nationalist als Engländer. Ich habe gesagt, uns stören die 100.000 Japaner gar nicht, wenn die rumkommen. Wenn wir nur 1 oder 2 unserer Engländer retten, dann ist das schon gut. We don't mind about the 100.000 Japs, hat der Mann gesagt. The Japanese have accepted our terms fully. That's the word we've just received from the White House in Washington. This, ladies and gentlemen, is the end of the Second World War. The United Nations on land, on the sea, in the air, and to the four corners of the earth are united and are victorious. We got that information on a special line from the White House, and now it's beginning to come in on the wire services, too. President Truman announced it at 7 p.m. tonight, just a minute ago. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. We are now prepared to destroy more rapidly and completely every productive enterprise the Japanese have in any city. We shall destroy their docks, their factories. Um 21 Uhr folgen alle gespannt den Nachrichten mit der gemeinsamen Erklärung von Truman und Churchill. Von 300.000 toten Japanern ist die Rede. Ich habe mich natürlich mir überlegt, ob ich eigentlich der unschuldige Anlass zu dieser ganzen, wie ich damals auch schon sagte, Schweinerei von Atombomben bin, durch die Entdeckung der Uranspaltung im Jahr 1938. Nachdem das Ding hochgegangen war, gab es eine ungeheure Begeisterung in Los Alamos. Jeder veranstaltete Partys. Wir machten alle die Gegend unsicher. Ich saß hinten auf dem Jeep und trommelte. Aber ein Mann, daran kann ich mich erinnern, Bob Wilson, saß nur herum und machte eine saure Miene. Ich fragte, warum machen Sie so eine saure Miene? Er sagte, es ist etwas Furchtbares, was wir gemacht haben. Ich sagte, aber Sie haben doch damit angefangen. Sie haben uns doch dazu gebracht. Denn mir war es genauso gegangen, wie es den anderen ging. Wir hatten aus einem guten Grund angefangen. Und dann arbeitet man sehr hart, um etwas zustande zu bringen, und das macht dann Spaß. Es ist aufregend. Und man hört auf zu denken, nicht wahr? Man hört einfach auf. Bob Wilson war der Einzige, der in dem Moment noch darüber nachdachte. Er kehrte kurz danach in die Zivilisation zurück und ging nach Cornell, um zu lehren. Und mein erster Eindruck war sehr seltsam. Ich verstehe es nicht mehr. Aber damals empfand ich es sehr stark. Ich saß zum Beispiel in New York in einem Restaurant. Und ich sah draußen die Gebäude und fing an zu überlegen, nicht wahr, wie groß der Umkreis war, in dem die Bombe in Hiroshima Zerstörungen angerichtet hatte und so weiter. Wie weit war es von hier bis zur 34. Straße? Alle diese Gebäude, alles zerschmettert und so weiter. Und ich ging umher und sah, wie die Leute eine Brücke bauten oder sie bauten eine neue Straße. Und ich dachte, die sind verrückt. Sie verstehen es einfach nicht. Sie verstehen nicht. Warum bauen sie diese neuen Dinge? Es ist so zwecklos. Aber glücklicherweise ist es jetzt schon seit langem zwecklos. Oder? Ich hatte also Unrecht, dass es zwecklos sei, Brücken zu bauen. Und ich bin froh, dass die anderen Leute so vernünftig waren, weiterzumachen.